flüstert unterm Tannenzweig. Muss alles in sein Dunkel ziehen. Sogar die Sonne wird verglühen. Doch keine Angst, wir sind bei dir. Ein letztes Mal, so singen wir. Adieu, goodbye, auf Wiedersehen. Den letzten Weg musst du alleine gehen. Ein letztes Lied, ein letzter Kuss, kein Wunder wird dir geschehen. Adieu, goodbye, auf Wiedersehen. Die Zeit mit dir war schön. Steigst du leise, die Seele zieht auf stille Reise. Fleisch vergeht, Geist wird sich heben. Das Sein wird sich dem Tod ergeben. Am Ende bist du ganz allein, doch wir werden bei dir sein. Adieu, goodbye, auf Wiedersehen. Den letzten Weg musst du alleine gehen. Ein letztes Lied, ein letzter Kuss, kein Wunder wird geschehen. Adieu, goodbye, auf Wiedersehen. Die Zeit mit dir war schön. Jeder stirbt für sich allein. Doch du wirst immer bei uns sein.